Die Figur aus unserem heutigen Hörspiel ist ein störrischer Redner, der keine Ambitionen hegt. Einer, der uns so manches zumuten kann, was andere lieber für sich behalten. Aber wer ist dieser rundliche Herr, der da fast ein Jahr lang jeden Nachmittag an derselben Stelle des Stadtparks erscheint und die Passanten in muntere Gespräche verwickelt? Zwei Zeugen haben sich eingefunden und überliefern uns die Betrachtungen und Provokationen dieses sonderbaren Zeitgenossen. Voller subversiver Energie untergräbt Herr Z. mit Vorliebe, Dünkel, großen Wahn und falsche Autorität. Den Institutionen vertraut er ungern und für alternativlos hält er gar nichts. Aber nicht alles, was er sagt, mag man für bare Münze nehmen. Herr Z., Hörspiel von Hans-Magnus Enzensberger. Ich möchte Herrn Z. als einen Menschen beschreiben, der viel redet, aber seine Hintergedanken für sich behält. Eigentlich kennen wir ihn kaum. Er ist nicht ganz leicht einzuschätzen. Was sagst du? Ist er ein Weiser? Ein Sprücheklopfer? Ein Guru? Ein Clown? Ein Philosoph? Ja. Das haben wir uns oft gefragt. Unauffällig. Von untersetzter, rundlicher Gestalt, aber ziemlich beweglich. Ich fand ihn ziemlich launisch. Seinen hechtgrauen Augen entging nichts. Obwohl er, glaube ich, kurzsichtig ist. Meistens trägt er einen altmodischen Anzug und eine braune Melone. Die hat er, wenn es ihm zu warm wurde, immer neben sich auf die Bank gelegt. Wahrscheinlich ist er längst in Rente gegangen. Was meinst du, hat er beruflich gemacht? Davon hat er nie ein Wort gesagt. Er war ja so verdammt diskret. Ja, das hat mich immer gestört. Wir beide sind im Englischen Garten mit ihm ins Gespräch gekommen. Abseits von den Hauptwegen. An einem von Hainbuchenhecken geschützten Ort, wo es gewöhnlich ruhig zugeht. Dort gibt es eine lange steinerne Bank und einen kleinen Teich mit Schwänen. Das muss Ende März gewesen sein. Kahle Bäume, eigentlich noch zu kühl, um sich hinzusetzen. Er ist uns aufgefallen, weil er heftig gestikulierend dastand und auf einen jungen Mann einredete, der mindestens einen Kopf größer war als er. Wir haben zugehört, ein paar Monate lang. Wir haben uns ein paar Notizen gemacht. Aber garantieren können wir für gar nichts. Oft waren wir uns nicht einmal darüber einig, was wir notiert haben. Erster Auftritt, wie es dazu gekommen ist, dass wir über Herrn Z.'s Betrachtungen Bescheid wissen. Nicht lange gedauert, bis Herr Z. uns ertappte. Glauben Sie, ich hätte nicht bemerkt, was Sie treiben? Ja, ich meine Sie da hinten. Sie schreiben alles mit. Früher, als es noch keine Kopierer gab, soll so etwas an den Universitäten gang und gäbe gewesen sein. Aber meinetwegen tun Sie, was Sie nicht lassen können. Auch für den Fall, dass Sie mich missverstehen. Solche Protokolle sind immer mit Vorsicht zu genießen. Seit dem Siegeszug der Elektronik ist von der Treue zum Text ohnehin nichts mehr übrig geblieben. Bald wird in dieser Brandung nicht mehr auszumachen sein, was einer ursprünglich hat sagen oder schreiben wollen. Weißt du noch, wie er mit diesem jungen Mann in der Bomberjacke über die Symmetrie sprach? Bedenken Sie bitte, mein Lieber, dass wir Zweihänder sind. Links und rechts, das ist zwar leicht zu verwechseln, aber beileibe nicht dasselbe. Unsere Asymmetrie hat allerhand Vorteile. Es gehören zwei Hände dazu, sich zu waschen, ein Baby zu wickeln oder einen Knopf anzunähen. Ja, so hat er geredet. Haben Sie einen Taschenspiegel? Nein? Aber Sie wissen doch, dass Ihr Gesicht nicht symmetrisch ist. Wenn jemand Ihr Passbild kopiert und die beiden Seiten vertauschen wollte, würden Sie sich in dieser Collage gar nicht wiedererkennen. Oder versuchen Sie einmal, sich zuerst das eine und dann das andere Auge zuzuhalten. Sie werden feststellen, dass die Welt jedes Mal anders aussieht. Das ist eine Frage der Perspektive. Auch das Gehirn soll ja, wie ich mir sagen ließ, zwei sehr verschiedene Hälften haben. Aus all dem schließe ich, dass das Streben nach Eindeutigkeit zwar verbreitet, aber zum Scheitern verurteilt ist. Der Typ in der Bomberjacke wollte ihm wahrscheinlich ins Wort fallen. Aber da fing es plötzlich an, heftig zu schneien. Mitten im April. Und das war das Ende der Debatte. Ja, aber weil wir jeden Tag dort spazieren gehen, haben wir gemerkt, dass dieser Herr Z., wenn das Wetter einigermaßen gut war, sich dort immer an derselben Stelle niederließ. Und kaum hatten die Bäume ihren winterlichen Streik beendet, kamen auch die Leute wieder. Schüler aus dem benachbarten Gymnasium, die Fußball spielen wollten, schwarzverhüllte Damen aus dem Orient, Rentner, japanische Touristinnen mit bunten Einkaufstüten. Sogar der eine oder andere echte Bayer fand sich ein, mit Lodenjanker und grünem Hut. Zweiter Auftritt. Eine Probe davon, wie es zuging, als Herr Z. zuerst zwei oder drei, später aber immer mehr Passanten um sich scharte und anfing, sich mit ihnen über das Ganze und die Vielfalt zu unterhalten. Was ist hier eigentlich los? Keine Ahnung. Das sehen Sie doch. Wer ist denn das? Das ist Herr Z. Kenne ich nicht. Ihr auch nicht. Worum geht es eigentlich? Ich finde das spannend. Ist dieser Herr Z. immer da? Ich bin schon zum dritten Mal hier. Verstehst du, was er sagt? Nein. Das ist doch völlig klar. Was sagen Sie dazu, Herr Z.? Ich frage mich, warum Sie mir eigentlich zuhören. Für einen Redner fehlt es mir an Übung und an einer Tribüne. Wer einen Anführer sucht, ist hier ebenso fehl am Platz wie einer, der Anhänger um sich schart. Sollte irgendjemand an meinen Lippen hängen, so möge er bedenken, dass es zu Hause auch schön ist. Wer schläft, braucht keine Unterhaltung. Wozu bleiben wir dann hier? Wir sind alle bloß Passanten, die sich in aller Freundschaft ein wenig unterhalten möchten. Ich hoffe, dass ihr mir widersprecht. Nur an dem, was einer nicht sagt, sollte er unbedingt festhalten. Sie sprechen in Rätseln und ich fürchte, dass das in Ihrer Absicht liegt. Mir wäre es lieber, wenn Sie sich weniger zweideutig ausdrücken würden. Sie haben mich durchschaut. Nicht nur verwickeln Sie sich wie alle Sophisten in Widersprüche. Sie verlieren auch das Ganze aus den Augen. Ja, das tue ich gern. Denn immer wenn ich von der Totalität reden höre, wird mir schlecht. Dahinter steckt stets eine unredliche Absicht. In der Politik, in der Religion, in der Kunst oder in der Wissenschaft. Ich jedenfalls gebe mich mit dem Partiellen nicht nur zufrieden, ich weiß es zu schätzen. Warum? Das kann ich Ihnen sagen. Das Ganze gibt es nicht. Was? Aber Herr Z. Sie wissen nicht, was Sie sagen. Einen Moment. Sehen Sie, was ich hier habe? Sieht wie eine Orange aus. Ich schäle sie. Ich teile sie. Wollen Sie einen Schnitz probieren? Gern. Vorher war die Orange ganz. Na, und? Sie haben vorhin behauptet, das Ganze gäbe es nicht. Wie kann es dann Teile geben? Das ist nicht logisch. So. Also geht diese Runde an mich. Bravo. Schöne Logik. Ruhe bitte. Sie glauben also, Ihre Orange wäre das Ganze? Sie ist doch nur der winzige Teil eines Baumes. Sie haben sie wahrscheinlich in einem Laden gekauft, ein Posten im Inventar des Händlers und so weiter. Wo bleibt da Ihre Totalität? Ich will auch einen Schnitz. Gerne. Ich schlage vor, Sie teilen Ihre Orange mit uns und wir lassen es gut sein. Meinetwegen. Das wäre eine weise Lösung für ein unlösbares Problem. Aber mit der Vielfalt sind wir noch lange nicht fertig. Von diesem Thema sind Sie offenbar schwer abzubringen. Ich nehme an, Sie alle kennen die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Viele Menschen ärgern sich darüber, dass sie in der Schule eine fremde Sprache lernen müssen. Uns plagen sie mit Französisch. Latein ist noch viel schlimmer. Englisch kennen doch alle. Seien Sie froh, dass es ein paar tausend Sprachen gibt. Denn jede von ihnen kann etwas ausdrücken, von dem die anderen keine Ahnung haben. Das ist kein Fluch. Das ist ein Segen. Na, ich danke. Weil wir einander nicht verstehen, gibt es immer Krach. Tun Sie doch nicht so, als wären Sie allwissend. Können Sie Chinesisch? Kein Wort. Aber obwohl ich sie nicht lesen kann, entzückt mich die chinesische Schrift mit ihren 80.000 Schriftzeichen. Auch die Erfinder der griechischen, lateinischen und kyrillischen Alphabete lobe ich mir. Und woher haben wir unsere Ziffern? Von den Arabern. Ein guter Programmierer kommt mit 2 Tasten aus. Im binären Code genügen 2 Zeichen, die 0 und die 1. Ich habe aber keine Lust, mich mit Texten abzugeben, die nur für Maschinen von Interesse sind. Warum wollen Sie alles vereinfachen? Das bringt nur Unglück. Am Ende kommt dabei nur ein neuer Wirrwarr heraus, schlimmer als der, den Sie beseitigen wollten. Die beiden verhedderten sich in ihre Argumente. Eine Einigkeit war nicht in Sicht. Die meisten Zuhörer liefen ihnen davon. Herr Z. ging seufzend nach Hause. Und der Computerexperte sah träumend einer Krähe zu, deren Code er nicht entschlüsseln konnte. Dritter Auftritt, wie Herr Z. und seine Zuhörer sich über verschiedene Offenbarungen stritten. Als die Tage länger wurden und ein lauer Frühling in der Luft lag, brachte Herr Z. eine dieser robusten Einkaufstaschen aus buntem Plastikstoff mit, die jeder kennt, der einmal einen Busbahnhof aufgesucht hat. Alle Migranten sind mit solchen Ungetümen unterwegs. Es war das erste Mal, dass Herr Z. ein Gepäckstück mit sich trug. Er holte einen Stapel von Büchern daraus hervor. Das sind alles heilige Schriften. Solchen Werken hat es nie an Lesern gefehlt. Woran das wohl liegen mag? Ich gebe zu, dass die Lektüre abwechslungsreich ist. Man wird mit Wundern und fantastischen Erzählungen unterhalten. Manche Stellen sind tiefsinnig, andere blutrünstig. Der einsame Hotelgast findet sie in der Nachttischschublade. Auf manchen Ständen in der Fußgängerzone sind sie gratis zu haben. Nur die Erstdrucke sind teuer und werden auf Auktionen versteigert. Wollen Sie uns etwa aus diesen Bänden vorlesen? Eine Bibelstunde hätten wir zu allerletzt von Ihnen erwartet. Auf die Bibel sollten wir uns nicht beschränken, obwohl ich habe hier den schönen Reprint der Luther-Übersetzung von 1545 mit dem Text der Ausgabe letzter Hand. Äußerst empfehlenswert. Doch habe ich Ihnen auch den babylonischen Talmud mitgebracht, einen Koran, die Reden des Buddha und sogar das Buch Mormon aus dem Jahr 1830. Natürlich ist das bei weitem nicht alles. Heilige Schriften gibt es nämlich wie Sand am Meer. Aber Vorsicht, jede von ihnen hält sich für die einzige und jede hat für die anderen wenig übrig. Die meisten sind voll von sonderbaren Vorschriften und Verboten. Einmal heißt es, man dürfe Zauberinnen nicht am Leben lassen. Als Mann müsse man sich auf 4 Ehefrauen beschränken. Wein und Schweinefleisch seien zu meiden. Und das Zicklein dürfe auf keinen Fall in der Milch seiner Mutter gekocht werden. Kann man Zicklein essen, Mama? Wie schmeckt dein Zicklein? Ich finde es leichtfertig, wie Sie über so ernste Dinge reden. Überhaupt fehlt es Ihnen an Respekt für die Überzeugungen anderer. Es tut mir leid, dass Sie diesen Eindruck haben. Bedenken Sie bitte, dass in manchen heiligen Schriften Gott als unmittelbarer Urheber bezeichnet wird. Andere lassen dagegen verschiedene Verfasser zu, zum Beispiel die Evangelisten. Die Jünger, die Kommentatoren und die Konzilien haben sich viel Mühe mit der Überlieferung gegeben, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Herr Z., ich finde, Sie drücken sich wieder einmal vor einer klaren Antwort. Glauben Sie, dass höhere Mächte den Religionen ihre Offenbarungen Wort für Wort in die Feder diktiert haben, oder glauben Sie es nicht? Warum sollte das nicht möglich sein? Oder halten Sie es etwa für ausgeschlossen, dass es im Universum Geister gibt, die uns überlegen sind? Diese Hypothese würde die Sache nur noch schlimmer machen. Daraus müsste man nämlich schließen, dass die Offenbarungen, von denen Sie reden, eine Art göttlicher Jux wären. Ein practical joke. Ein Streich, den diese höheren Wesen der Menschheit spielen. So als weideten sie sich an unseren Bemühungen, die heiligen Schriften zu entziffern und zu deuten. Das würde wenigstens ihre Widersprüche erklären und ihren Mischmasch aus dürren Listen, herrlichen Gedichten, öden Kriegsberichten, pedantischen Bauvorschriften und fesselnden Familiendramen. Ha, jetzt sind Sie es, mein Herr, der die frivole Rolle des Respektlosen übernommen hat. Die Epikureer zweifelten nicht an der Existenz der Götter, doch sie waren überzeugt davon, dass ihnen das Los der Menschen gleichgültig sei. Dagegen spricht einiges. Was zum Beispiel? In den Erzählungen der Griechen ist immer wieder vom Lachen der Götter die Rede. Das setzt immerhin voraus, dass die Menschheit Ihnen zur Unterhaltung dient. Ich glaube, Sie sind es, der hier lacht. Wenn es ernst wird, ziehe ich mich auf die Lehre des Erasmus zurück. Und was sagt Ihr Erasmus dazu? Er sagt, unsere Zweifel stören die frommen Leute nicht. Und wir sollten sie, soweit sie nicht die Absicht haben, uns umzubringen, mit unseren Scherzen verschonen. Vierter Auftritt, wie Herr Z. auf den Fortschritt zu sprechen kam. Bald hatten sich seine Zuhörer angewöhnt, ihm alle möglichen Fragen zu stellen. Ich wüsste gern, was Sie vom Fortschritt halten. Das fragen Sie mich? Ja. Ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass es damit eine vermaledeite Bewandtnis hat. Ich kann Ihre Bedenken verstehen. Den meisten progressiven Triumphen haftet etwas Tückisches an. Mir fällt nur auf, dass das Thema besonders bei denen beliebt ist, die sich des Fortschritts erfreuen. Natürlich ist es wahr, dass es kaum Hervorbringungen des menschlichen Geistes gibt, die garantiert und ausnahmslos unschädlich sind. Wer dazu entschlossen ist, könnte seinen Nächsten ja auch mit einem harmlosen Schraubenzieher umbringen. Trotzdem möchte ich Ihnen ein kleines Spiel vorschlagen. Wem von Ihnen fällt eine Erfindung ein, die besonders erfreulich ist und besonders wenig Schaden anrichtet? Das Erdbeereis. Der Handkuss. Die Nähmaschine. So kommen wir nicht weiter. Ich schlage vor, dass wir alphabetisch vorgehen. Wer weiß etwas mit A? Der Alleskleber. Der Aschenbecher. Überflüssig. Wer raucht, stirbt früher. Der Aufzug. Ja, einen Aufzug hätte ich auch gern. Ich schaffe die Treppen nicht mehr. Das Bett. Einverstanden. Der Blitzableiter. Rätsel. Der Büstenhalter. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Die Dachrinne. Die Feuerwehr. Die Heizung. Das Heftpflaster. Die Kartoffel. Die Kerze. Knopf. Löffel. Lyrik. Ach, und was ist mit den zahllosen Kriegs- und Hetzgedichten? Dem servilen Herrscherlob? Den Hitler- und den Stalin-Oden? Gute Frage. Lassen wir also meinetwegen die Lyrik fallen. Weiter mit M. Mayonnaise. Meditation. Nudel. Bierkopf. Rasierapparat. Regenschirm. Schachspiel. Scheibenwischer. Der ungewohnte Lärm veranlasste die Hunde, einige Spaziergänger, um die Wette zu bellen. Und ein Polizist, der zufällig vorbeikam, blieb stehen und wunderte sich, als er hörte: Treppe. Tamban. Tampon. Taxi. Waffel. Wörterbuch. Wunderkerze. Zahnbürste. Zwiebel. Ich glaube, das genügt fürs Erste. Ich hätte nur noch ein paar Kleinigkeiten hinzuzufügen. Wer Zahnweh hat, der wird dankbar an den Erfinder der Anästhesie denken. Und an das Aspirin. Auf das Wasserklosett dürfte auch der kritische Denker ungern verzichten. Und schließlich sollte sich jeder, der ein Restaurant betritt, an die französische Revolution erinnern. Denn sie hat die Hofköche und die Dienstboten des Ancien Regime arbeitslos gemacht und sie gezwungen, auch den gewöhnlichen Leuten eine anständige Mahlzeit anzubieten. Überhaupt grenzt es an ein historisches Wunder, dass es hierzulande kaum noch Menschen gibt, die stets man noch zum Hungern zwingt. So heißt es doch in einem Lied aus dem 19. Jahrhundert der berühmten Internationale. Wenn hier überhaupt noch jemand hungert, dann tut er das freiwillig, mit Rücksicht auf die Gesundheit und den sogenannten BMI. Was soll das denn schon wieder heißen? Das ist der Body Mass Index. Den hat ein Belgier ungefähr zur Zeit der Pariser Kommune erfunden, als auch die Internationale gedichtet wurde. Die Weltgesundheitsorganisation hat diese Zahl zur Richtschnur für uns alle erhoben. Wir sollen uns gefälligst gegen Fettsucht, Diabetes und Zellulitis schützen und zu der alten christlichen Technik des Fastens zurückkehren. Entschuldigen Sie, Herr Z., wenn ich das sagen darf. Ihre stattliche Leibesfülle widerspricht dem, was Sie hier verkünden. Ihr Body Mass Index. Den kenne ich nicht. Und ich möchte niemanden eine Fastenkur verschreiben. Es ist spät geworden. Bis morgen. Wo Sie auch speisen mögen, ich wünsche guten Appetit. Fünfter Auftritt, wie man sich Herrn Z. zufolge auf Notlagen gefasst machen sollte. Ich frage mich nur, was passieren wird, wenn die Krise uns eines Tages tatsächlich auf den Pelz rücken sollte. Welche Krise? Von der die Medien uns jeden Tag Bedenkliches ins Ohr zischeln. Ich habe keine Aktien. Die Börsen können mir den Buckel runterrutschen. Mir auch. Ich glaube nur, dass auf das, was wir die Wirtschaft nennen, kein Verlass ist. Das hinkt und stolpert vor sich hin. Die Stabilität ist ein leerer Wahn. Nur Sie haben den Durchblick, das wollen Sie doch damit sagen. Wo denken Sie hin, gnädige Frau? Ich bin nur der Ansicht, dass wir auf alles gefasst sein müssen. Und deshalb frage ich nicht nur mich, sondern auch Sie, warum haben wir alle Zeit genug, um am helllichten Nachmittag im Park zu verweilen? Und wenn Sie in die Innenstadt gehen, werden Sie bemerken, dass das Geschäft der teuren Bars ebenso blüht wie das der billigen Imbissbuden. Wer sind diese Kunden? Schauspieler am spielfreien Tag? Penner? Schulschwänzer? Models? Berufsverbrecher, die sich eine Auszeit gönnen? Ich glaube kaum. Nur eines haben sie gemeinsam. Keiner von ihnen scheint darauf versessen zu sein, das Bruttosozialprodukt zu steigern. Missfällt es Ihnen, dass wir faulenzen? Ganz im Gegenteil. Die Lohnsklaverei gehört nicht zu meinen Idealen. Dagegen bin ich immer bereit, für die Kunst des Trödelns einzutreten. Vielleicht ist die Vollbeschäftigung, nach der die Ökonomen gieren, gar nicht wünschenswert? Sie haben gut reden, Herr Zett. Wahrscheinlich befindet sich kein einziger Industriearbeiter unter uns. In den Semesterferien habe ich ein paar Mal in einer Zigarettenfabrik gearbeitet, weil ich Geld brauchte. Ein sehr vernünftiger Grund. Sonst niemand? Dann sieht es ganz danach aus, dass wir hier von einer Diktatur des Proletariats weit entfernt sind. Nicht als wäre die Arbeiterklasse unsichtbar. Jeder Passant kann sie am deutlichsten auf Baustellen beobachten. Schon wegen der zahllosen Schilder und Absperrgitter und wegen des Lärms, den sie verursachen. Auch fallen die Werktätigen gelegentlich durch Streiks und durch die Trillerpfeifen auf, mit denen die Gewerkschaften sie versorgen. Aber sonst? Gar kein Vergleich zu früheren Zeiten. Die Produktion scheint sich hauptsächlich im Verborgenen abzuspielen. Das liegt wahrscheinlich an der Karriere der sogenannten Dienstleistungen. Hinter der enormen Zahl der Verkäuferinnen, der Vertreter, der Büroinsassen und der Fahrer bleibt die Schar derer, die irgendetwas herstellen, weit zurück. Ähnlich wie die Arbeiterbauern, die ebenfalls zu einer Minderheit geschrumpft sind. Angeblich beschäftigt die Landwirtschaft nur noch 2% der Berufstätigen. Das sind, wenn ich mich nicht irre, weniger als die vielen, die sich um die Finanztransaktionen, um die Reklame oder um den Verschleiß von Medienprodukten kümmern. Ich finde das eigenartig. Erklärungsbedürftig ist es auf jeden Fall. Legionen von Steuerberatern ringen Tag für Tag mit einem undurchdringlichen Dickicht von Vorschriften und Erlassen. Erbarmungswürdige Kontrolleure müssen Passagieren Gürtel, Parfümfläschchen und Feuerzeuge abnehmen. Hundestaffeln suchen nach Haschischplätzchen. Und ratlose Berater sind mit der Zertrümmerung intakter Firmen beschäftigt. Ja, das ist deprimierend. Ich möchte Sie nicht ermüden. Dann hören Sie doch auf damit. Gern. Ich wollte nur damit sagen, dass den meisten von uns die extreme Unwahrscheinlichkeit eines solchen Zustandes nicht mehr auffällt. Aber sobald man anfängt, darüber nachzudenken, kommt er einem hochgradig labil vor. So wie die Tätigkeit eines Artisten, der einen haarsträubenden Balanceakt vorführt. Und Sie sehen vermutlich keinen Ausweg aus der Chaosökonomie, die Sie mit so lebhaften Farben schildern? Sie sagen es. Aber eine Hintertür hätte ich anzubieten. Wie wäre es, wenn wir mit der Hälfte auskämen? Ich rede natürlich nur von denen, die über ein regelmäßiges Durchschnittseinkommen verfügen und brav ihre Steuern und Beiträge zahlen. Für alle anderen gehört eine solche Überlegung ja längst zum Alltag. Also, hat jemand dazu irgendwelche Vorschläge? Ich würde mein Mobiltelefon abmelden. Als erstes müsste man alle überflüssigen Versicherungen kündigen, die einem aufgeschwätzt werden. Kein Mineralwasser mehr. Das Auto stilllegen, auch wenn schwerfällt. Das ganze überflüssige Zeug im Keller loswerden. Glauben Sie, dass Ihnen jemand den Trödel abkauft? Weniger essen gehen und selber kochen. Das ist billiger. Urlaubsreisen höchstens mit der Straßenbahn, solange sie noch fährt. Und ansonsten Selbstversorgung, Schwarzarbeit und Schwarzmarkt. Wunderbar, was Ihnen alles einfällt. Aber ich wollte nicht gleich den Weltuntergang an die Wand malen. Dafür bin ich nicht zuständig. Wenn Sie mich fragen, diese Überlegungen erinnern mich an ein Trockenschwimmen. Ich glaube kaum, dass sie uns nützen, wenn es hart auf hart kommt. Schon möglich. Trotzdem ist es besser, wenn man auf alles gefasst ist. Sogar darauf, dass es gar nicht so weit kommen wird. Ich fürchte, dass ich ohnehin zu alt bin, um mir über meinen Lebensabend den Kopf zu zerbrechen. Sie sechster Auftritt, wie sich Herr Z. über das Wachstum Gedanken machte. Sie sehen ja, wie alles sprießt. Es wird auch allmählich Zeit. Von der Botanik verstehe ich zu wenig. Aber ist es nicht wunderbar, wie die Pflanzennamen mit der Mannigfaltigkeit der Evolution wetteifern? Die lateinischen Bezeichnungen kann ich mir nicht merken. Aber sagen Ihnen Namen wie Franzosenholz, Sauersack, Baumwürger oder Mottenkönig etwas? Schade. Offenbar ist kein wahrer Pflanzenfreund unter uns. Sie kennen also weder die mittlere Zaubernuss noch die gewöhnliche Hirschzunge? Wie steht es mit dem javanischen Giftbaum und mit dem weichen Frauenmantel? Wieder nichts. Aber diesem Mangel lässt sich leicht abhelfen, denn es gibt einen Ort auf diesem Planeten, wo man all diese Kreaturen bequem an einem einzigen Nachmittag beobachten kann. Das ist der Botanische Garten. Da gehen Sie hin? Ich hoffe, niemand hier hat etwas gegen einen solchen Luxus einzuwenden. Die Reiseführer wollen Ihnen immer weismachen, die Sehenswürdigkeiten bestünden aus Burgruinen, Schlössern, Domen und Museen. Davon rate ich ab. Im Botanischen Garten können Sie zwischen allen Klimaten der Erde wählen, vom tropischen Regenwald bis zur arktischen Tundra. Zu heiß, zu feucht, zu trocken, zu schwül oder zu frostig? Sie brauchen in den Glashäusern nur eine kleine Tür zu öffnen, um zu finden, was Sie wünschen. Im Freien haben Sie die Wahl zwischen Farnen und Schlingpflanzen, winzigen Orchideen und riesenhaften Sequoias. Kein Museum der Welt hat mehr zu bieten. Und das Ganze gibt sich diskret. Der Botanische Garten verführt, statt aufzutrumpfen. Nur die kleinen Täfelchen mit ihrer altmodischen Schrift verraten die Gelehrsamkeit, die dort zu Hause ist. Stellen Sie sich vor, welche Mühe es kostet, diesen Kosmos en Miniatur zu pflanzen, zu wässern, zu düngen, einzudämmen und zu hegen. Den Gärtnern scheint das ziemlich leicht von der Hand zu gehen. Ich glaube, sie sind froh, dem Lärm der Außenwelt zu entrinnen. Überhaupt herrscht im Botanischen Garten eine biblische Stille. Er ist nie überfüllt. Ich habe mich oft gefragt, wie es möglich ist, dass eine so utopische Einrichtung, die nicht die geringste Rendite abwirft, in einer sozialdemokratischen, kapitalintensiven, durch und durch kontrollierten Zivilisation überleben kann. Komische Vorliebe für einen Städtebewohner. Möglichst viel Grün, möglichst viel Beschaulichkeit, so wie hier in diesem Park. Sie ziehen sich offenbar gern auf irgendwelche Naturerlebnisse zurück. Dabei ist das, was man hier in diesem Park sieht, ein reines Kunstprodukt. Ebenso wie der Botanische Garten, den Sie uns anpreisen. Das ist richtig. Sie gehen am liebsten dahin, wo Sie das Gras wachsen hören. Ja, man kann über das Wachstum nicht genug nachgrübeln. Es muss nicht immer nur das Gras sein. Sehen Sie diese majestätische Buche dort drüben? All diese Gewächse wissen genau, wann es reicht. Das ist bei uns nicht der Fall. Wenn die Wirtschaft stockt, die Zuwachszahlen sinken, herrschen Heulen und Zähneklappern. Man behauptet, die stotternde Maschine müsse unverzüglich angekurbelt werden, so als hätte man es mit einem Automobil aus uralten Zeiten zu tun, dessen Motor nur mit einem schweißtreibenden Werkzeug angelassen werden kann. Jetzt reden Sie auf einmal von der Wirtschaft. Ja, doch im Gegensatz zu Politikern und Managern beherrschen Gräser und Bäume mühelos die Exponentialrechnung. Ihr zufolge wären sie nämlich bei einer jährlichen Zunahme von 5% ziemlich schnell in den Himmel gewachsen. Eine 10 Meter große Buche hätte bei dieser Rate im Alter von 100 Jahren eine Höhe von etwa 640 Metern erreicht, wäre sie nicht längst zuvor zusammengebrochen. Von den Bäumen lernen heißt vielleicht nicht siegen lernen, aber zum Überleben würde es möglicherweise reichen. Small is beautiful. Ich fürchte, der menschlichen Psyche ist diese weise Maxime fremd. Machen Sie sich nichts daraus, Herr Z., dass Sie so klein sind. Genau 1,65 Meter. Glücklicherweise gehört der Ehrgeiz nicht zu meinen Lastern. Sonst hätte ich mich vermutlich aufgeführt wie viele kleine Männer, die an Größenfantasien leiden. Dabei ist es egal, ob es um einen Friseurladen oder um die Weltherrschaft geht. Es ist leider so, dass die Angeberei zur genetischen Grundausstattung der Spezies gehört. Superlative Marktanteile, Wachstumsraten, Bietergefechte um den größten Diamanten, den größten Bonus, das beste Torverhältnis aller Zeiten. Selbst die Dauerklavierspieler kämpfen um ein Plätzchen im Guinness-Buch der Rekorde. Je größer die Rettungsschirme und je mehr Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, desto besser. Von allen Methoden, sich zu ruinieren, ist das immer noch die beliebteste. Wir wissen, dass Sie gern das letzte Wort behalten möchten. Ich nicht. Touché. Hat jemand sonst noch Fragen? Oder lassen wir es für heute gut sein? Dieser Vorschlag stieß auf allgemeinen Beifall und die meisten Anwesenden machten sich auf den Weg zum nächsten Biergarten. Siebenter Auftritt. Erörterungen über die Schwäne und die Frage, warum die Dummen nicht aussterben. Kennt jemand hier den alten Brehm? Der stand bei meinen Eltern im Wohnzimmer. 13 Bände in Halbleder. An die Illustrationen erinnere ich mich noch heute. Völlig veraltet. So? Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, ja. Ich bin Zoologe. Das ist gut. Dann können Sie uns sicher einiges über die Vögel sagen, die hier im Teich ihre Kreise ziehen. Verstehen Sie auch etwas von Schwänen? Meinen Sie den Pfeif, den Trauer, den Trompeten oder den Singschwan? Die Systematik ist umstritten. Ich meine die Schwäne hier vor unseren Augen. Die kommen mir genauso vor, wie sie in Brehms Tierlieben geschildert werden. Sie sind klug und verständig, legen aber selten ihre eigentümliche Scheu und Zurückhaltung ab. In ihrem Wesen sprechen sich Selbstbewusstsein und Gefühl der eigenen Würde aus. Aber auch eine gewisse Herrschsucht. Das ist typisch 19. Jahrhundert. Neben ihrem Hochmut sind dem alten Brehm auch ihr tadelswerter Neid und eine gewisse Heimtücke aufgefallen. Das ist völlig naiv. Naiv, aber zutreffend. Lieber Herr Professor, nur dadurch, dass wir einsehen, wie ähnlich wir den Tieren sind, können wir überhaupt mit ihnen umgehen. Was Sie dem liebenswürdigen Herrn Brehm vorwerfen? Seinen Anthropomorphismus? Ach ja, das ist auch nur ein Fremdwort. Aber es freut mich, dass Sie uns weiterhelfen können, wenn es um Schwäne, Gänse und Enten geht. Sie gehören alle derselben Ordnung an. Wunderbare Vielfalt, finden Sie nicht? Das sagt sich so leicht. Aber wenn es um Stechmücken, Wanzen und Zecken geht, geraten die meisten Tierfreunde ins Stottern. Ganz zu schweigen von den Erregern der Tuberkulose und der Syphilis. Das gebe ich zu. Langsam. Was ein Schädling ist, hängt von der Perspektive ab. Die chemische Industrie betrachtet den Blattfloh, die Tripse, die Sägewespe, die Spinnmilbe und den Blasenfuß als Lebewesen, denen nur mit allerlei empfehlenswerten Giftspritzen beizukommen ist. Das gilt, wie es auf dem Beipackzettel heißt, auch für andere saugende und versteckt lebende Schädlinge. Vom Standpunkt der Tripse aus gesehen ist natürlich der Mensch der Schädling. So vielfältig die Lebewesen, so vielfältig sind auch ihre Talente. Einverstanden? Gilt das auch für unsere eigene Begabung? Zweifellos. Auch die Dummheit gehört zu den Gaben, mit denen die Natur uns ausgestattet hat. Ihre Varietäten sind so zahlreich wie die der Lilien und der Schwäne, nur nicht so gut erforscht. Herr Z., Sie machen sich wieder einmal lustig über uns. Wo denken Sie hin? Ich wüsste nur gern, woher es kommt, dass die Dummheit unbesiegbar ist. Das stellt die Evolutionsbiologie vor ein Rätsel, nicht wahr, Herr Professor? Obwohl die verheerenden Wirkungen der Blödheit auf der Hand liegen, hat die Selektion nicht dafür gesorgt, dass sie ausstirbt. Wie ist das zu erklären? Das kann nur daran liegen, dass es auch Überlebensvorteile mit sich bringt, wenn man nicht allzu gescheit ist. Es gibt viele Situationen, in denen die Fähigkeit, sich dumm zu stellen, von Nutzen sein kann. Ein klassisches Beispiel hierfür bietet Jaroslav Hašeks genialer Roman »Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig«, wenn Sie den kennen. Er zeigt, dass die Grenze zwischen der echten Stroh-, Erz- und Saudummheit und einer gut getarnten Durchtriebenheit schwerer zu ziehen ist, als die neunmal klugen glauben. Donnerwetter! Eine solche Differenzierung hätte ich Ihnen als Naturwissenschaftler gar nicht zugetraut. Sie vergessen, dass ich Artenforscher bin. Man müsste auch die punktuelle von der flächendeckenden Dummheit unterscheiden. Einen Naturdeppen einzuschätzen ist leicht. Beklemmender wird einem zumute, wenn sich ein kluger Mensch unversehens als Idiot erweist. Da ist guter Rat teuer. Leider ist keine Leuchte der Wissenschaft, kein angesehener Philosoph, kein berühmter Dichter dagegen gefeit, plötzlich blödsinnige Reden zu führen. Ein Beispiel dafür bietet die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ist zweifellos eine intelligente Frau. Und doch hat sie sich zu der folgenden idiotischen Behauptung verstiegen, wenn der Euro scheitert, scheitert Europa. Hat sie das wirklich gesagt? Doch, doch. Vielleicht war das gar keine Dummheit, sondern nur eine Schutzbehauptung. Oder eine Drohung. Ich hoffe, dass sie sich selber an den Kopf greifen wird, sobald sie wieder zur Besinnung kommt. Warum fallen Sie ausgerechnet über Frau Merkel her? Ich meine das nicht persönlich. Ebenso gut könnte ich mich auf die Dichter und Denker beziehen. Nur zu. Bei denen geht es, glaube ich, eher noch rätselhafter zu. Der Blödsinn der Dichter hat schon immer reiche Frucht getragen. Wissen Sie, was uns der junge Rimbaud sagen wollte, als er verkündete, il faut être absolument modern? Was heißt das auf Deutsch? Man muss nicht nur modern sein, sondern absolut modern. Aha. Vor dieser Forderung kann ich nur warnen. Der arme Rimbaud dachte wohl, als Zeitgenosse wäre man intelligenter, tüchtiger und unendlich weiter als alle Vorfahren. Eine lächerliche Vorstellung. Denn wem, wenn nicht Ihnen, verdanken wir das Feuer, das Bett und das Rad? Den Schuh? Die Astronomie? Die Götter? Die Schrift? Sehen Sie, ich will damit nur sagen, dass der Zeitgeist sich stets auf dünnem Eis bewegt. Ein unmerkliches Stolpern und wir brechen ein und versinken in den Fluten der Idiotie. 8. Auftritt, wie Herr Z. kein Interview, aber eine Schirmgeschichte zum Besten gab. Herr Z. hatte eine Pause eingelegt und wollte gerade einen Apfel essen, als eine hübsche junge Frau auftauchte, die eine viel zu große grüne Brille trug und ein winziges Telefon aus der Tasche zog. Gabriele Zumkandl von der Abendzeitung. Herr Professor Z., wir haben gehört, dass Sie hier im Park ein Seminar abhalten. Und wie ich sehe, haben Sie großen Zulauf. Ein Seminar? Wie kommen Sie denn darauf? Das ist eine ganz abwegige Idee. Herr Professor, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Hören Sie auf mit Ihrem blöden Professor. Verschwinden Sie. Von Ihnen lasse ich mir nicht den Mund verbieten. Also, Herr Z., worum geht es hier? Wir haben uns gerade über die Bundeskanzlerin unterhalten. Interessant. Ja. Und über die Dummheit. Dann vielleicht lieber ein paar persönliche Fragen an Herrn Z. Wir haben da eine ständige Rubrik im Blatt. Was ist Ihr Sternzeichen? Wohnen Sie allein? Sind Sie ehrgeizig? Was halten Sie von den Plänen, die Steuern zu erhöhen? Das sage ich nicht. Sie sehen doch, dass ich gerade einen Apfel esse. Die Reporterin hatte rechtzeitig bemerkt, dass sich über dem Park ein heftiges Gewitter zusammenbraute. Sie steckte ihr Gerät weg und machte sich aus dem Staub. Z. wollte gerade anfangen, über die Presse herzuziehen. Da wurde er durch einen Donnerschlag unterbrochen. Dieses Elementarereignis ist der Beweis, dass es ein Leben diesseits der Medien gibt. Daran sollten wir uns halten. Wie ich sehe, haben viele von Ihnen einen Schirm mitgebracht. Das ist klug, denn man kann nie wissen, was bevorsteht. Gleich wird es gießen. Das spüre ich. Wir sollten einen trockenen Ort aufsuchen. Da drüben gibt es ein Café. In letzter Zeit hat das Schutzbedürfnis stark zugenommen. Und dementsprechend sind die Schirme immer größer und kostspieliger geworden. Ganze Länder sind unter sie geschlüpft. Das erinnert mich an ein kleines Abenteuer, das mir vor Jahren in London zugestoßen ist. An einem schönen Tag im Juni war ich im Westend unterwegs, als sich plötzlich ein Gewitter zusammenbraute. Bald schüttete es Katzen und Hunde. Glücklicherweise sah ich an der Ecke Piccadilly und St. James Street einen gut sortierten Laden, der Spazierstöcke und Regenschirme feilbot. Ich wählte, angeleitet von einem zuvorkommenden Experten, ein robustes, schwarzes Modell mit solidem Griff. Man präsentierte mir eine Rechnung in Höhe von 550 Pfund Sterling. Ich war verblüfft. Da ich diese märchenhafte Summe nicht hatte, musste ich von dem Kauf zurücktreten. Ich war in das teuerste Geschäft Londons geraten. Diese Episode fällt mir jedes Mal ein, wenn ich eine Zeitung aufschlage. Denn die Schirme, die derzeit aufgespannt werden, sind noch weit kostspieliger als die in St. James und so riesig, dass sie sich kaum mehr zusammenklappen lassen. Auch ist unklar, wer sie tragen, wer also die Schirmherrschaft übernehmen soll. Die Erfinder dieser Utensilien beteuern, dass sie auf Rettung bedacht sind. Insofern liegt der Gedanke an Fallschirme nahe, mit denen man, wenn einem nichts anderes mehr übrig bleibt, aus einem havarierten Flugzeug springen kann. Ich kann kann nur hoffen, dass die Schirme, die Sie mitgebracht haben, so billig sind, dass man sie jederzeit vergessen und irgendwo stehen lassen kann. Herr Z. sah den Flüchtenden zu, zog hastig seine Jacke an und griff zu seinem Hut. Ein alter Herr, der nie ein Wort sagte, hatte einen Schirm dabei und verhalf dem Durchnässten zur Flucht vor den Elementen. Neunter Auftritt, wie Herr Z. versuchte, Amerika zu verteidigen. An einem klaren, warmen Mittwoch meldete sich der Student, der schon öfter Einwände gegen Herrn Z. vorgebracht hatte, von Neuem. Warum kommt bei alledem, was Sie sagen, nicht das Geringste von dem vor, was die Öffentlichkeit beschäftigt? Außenpolitik, große und kleine Katastrophen, Bürgerkriege in Afrika und im Nahen Osten und dann das Vorgehen der Amerikaner. Das alles scheint Sie völlig kalt zu lassen. Haben wir neulich nicht über die Rettungspolitik gesprochen? Aber Sie haben recht. Ich gehe ungern auf die Aktualität ein. Wollen Sie mir daraus einen Vorwurf machen? Allerdings. Ich finde das frivol. Und trotzdem sind Sie wiedergekommen. Obwohl Sie wissen, dass ich die meisten Schlagzeilen ignoriere. Nicht, weil ich es besser wüsste als die tüchtigen Leute, die imstande sind, immer pünktlich einen Leitartikel oder einen Kommentar zu liefern. Sie tun so, als ginge Sie das alles nichts an. Dazu braucht man kein Marsbewohner zu sein. Schiffbruch mit Zuschauer. So hat der Philosoph Blumenberg diese Lage genannt. Ich vermute, dass das unsere Situation ziemlich genau beschreibt. Übrigens beobachten wir nicht nur, was der Fall ist, sondern auch einander. Sie zum Beispiel hören mir nicht bloß zu, Sie prüfen, wie ich andere beobachte. Und umgekehrt. Mitten in unseren Unterhaltungen war ein Eisverkäufer auf seinem Dreirad herbeigestrampelt. Ein alter Mann, der eine jugendliche weiße Kappe mit dem Coca-Cola-Signet trug. Ein kleines Sonnendach schmückte sein Wägelchen, über dem lauter bunte Luftballone wehten. Und schon von Weitem hörte man die kleinen Glöckchen bimmeln, mit denen er sich ankündigte. Ich habe den Eindruck, dass viele von Ihnen mit den Vereinigten Staaten unzufrieden sind. Atombomben, Waffenkult, Vietnam, Irak, Sicherheitsparanoia, Abhörskandale und so weiter und so fort. Das kann ich verstehen. Aber in diesem Zusammenhang wird dann gewöhnlich auch noch der Kulturimperialismus angeprangert. Das will mir nicht einleuchten. Denn dieselben Leute, die daran Anstoß nehmen, machen mit Vorliebe von den Wohltaten Gebrauch, die wir den Amerikanern verdanken. Sie merken es nur nicht, weil das Selbstverständliche sich unsichtbar macht. Zum Beispiel der alte Eisverkäufer da drüben, der geradewegs aus einem alten Hollywood-Film zu kommen scheint. Sehen Sie, wie diese kleinen Kinder den Karren des Eisverkäufers umzingeln? Sie brüllen, weil sie eine Waffel mit Softeis haben wollen. Die Größeren sehnen sich nach einer Cola. Und was hat die Kindergärtnerin am Ohr? Ein Smartphone, so heißt es doch. Die Abneigung gegen den großen Bruder erstreckt sich offenbar nicht auf seine Produkte. Ich möchte Sie an die vielen verkannten Triumphe der amerikanischen Zivilisation erinnern. Das Kreuzworträtsel, den Cocktail, das Papiertaschentuch, die Pille, den Toaster, die Erdnuss, den Reißverschluss, die Taschenlampe. Mir kommt die America Loop vergiftet vor. Ich glaube, Sie wollten sich über den American Dream lustig machen. Ganz und gar nicht. Ein Deutscher in meinem Alter kann sich noch daran erinnern, wie Ihre Landsleute in ihren gebügelten Uniformen bei uns erschienen sind. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir waren. Die meisten Deutschen waren von ihrer Niederlage weniger begeistert. Sie haben sich bald damit abgefunden, dass wir ein Protektorat der Westmächte waren. Wann waren Sie dann zuletzt in den Vereinigten Staaten? Das ist lange her. Ich wage es gar nicht mehr, dorthin zu fahren. Schon am Flughafen wird man wie ein Verbrecher behandelt. Ich verstehe. Sie sind schwer enttäuscht von uns. Das ist verständlich. Aber was haben Sie erwartet? Der amerikanische Präsident ist kein Weihnachtsmann. Und Ihre Ironie können Sie sich sparen. Er hat recht. Mama, ich will ein Eis. Aber der Mann mit den Luftballonen war bereits verschwunden. Bald darauf fiel Herrn Z. ein, uns vor einem Übermaß an Bildung zu warnen. Sie macht ebenso abhängig wie das Rauchen. Wer ihr lange genug gefrönt hat, dem fällt es schwer, dieser Sucht zu entsagen. Die Gefahr der Überdosierung liegt nahe, auch dann, wenn das Opfer die Droge längst satt hat. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Soll ich mich in meinem fortgeschrittenen Alter als Gasthörer in die letzte Bank setzen, einen Chinesischkurs belegen und allerhand Tests und Prüfungen absolvieren? Wir sollen lebenslänglich lernen, schärft man uns ein. Wie kann man sich dieser Zumutung erwehren? Um daran etwas zu ändern, ist es in Ihrem Fall zu spät. Mit der Bildung verhält es sich wie mit der Unschuld. Es gibt kein Zurück zum unbeschriebenen Blatt. Zum guten Wilden werden Sie es nie mehr bringen, mein Lieber. Damit sollten Sie sich abfinden. Zehnter Auftritt, wie sich Herr Z. über den Rückzug ausließ. To paint yourself into a corner. Kennen Sie das? Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Als ich diese Redewendung zum ersten Mal gehört habe, ist mir ein Licht aufgegangen. Ich kann kein Englisch. Das macht nichts. Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihr Zimmer streichen. Nach ein paar Stunden stehen Sie mit der Streichbürste in der Hand und dem Farbtopf auf dem Boden da und stellen fest, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Leider ist es bereits zu spät, denn vor Ihnen liegt eine wunderbar glatte, nass glänzende Fläche. Sie haben sich selbst in die Ecke gemalt. Ohne Ihr eigenes Werk zu zerstören, finden Sie nie wieder mehr hinaus. Selber schuld, weil Sie nicht aufgepasst haben. Sie glauben, so etwas könnte Ihnen nicht passieren? Haben Sie nie eine Menge Zeit und Mühe in ein Vorhaben, eine Arbeit, ein Unternehmen investiert und zu spät gemerkt, dass sich Ihre Lage mit jedem weiteren Schritt verschlimmern wird? Sie werden also, um im Bild zu bleiben, Ihre Schuhe ausziehen und den Raum auf Zehenspitzen verlassen müssen, auch wenn Sie dabei Ihre Socken mit frischer Farbe bekleckern. Ich wäre in einem solchen Fall schon froh, wenn mir niemand bei meiner Blamage zugeschaut hätte. Ich auch. Ich weiß heute noch, dass ich mit 7 Jahren wie ein begossener Pudel dastand, als ich mir den Rock nass machte. Aus Erfahrungen dieser Art ist viel zu lernen. Aber das gilt nur für den Einzelnen. Kollektive dagegen lernen äußerst ungern. Sie kapieren erst dann etwas, wenn der Problemdruck derart zunimmt, dass ihnen kein anderer Ausweg mehr übrig bleibt. Wie immer empfiehlt sich, um das einzusehen, ein Blick vor die eigene Haustür. Ein Weltkrieg hat nicht genügt, um den Deutschen klarzumachen, dass es keine glänzende Idee war, die Weltherrschaft anzustreben. Davon musste sie erst ein zweiter Weltkrieg überzeugen. Und auch den haben sie bis zum letzten Volkssturm Pimpfen geführt. Das mag ein besonders starkes Beispiel sein, aber es ist durchaus kein Einzelfall. Siehe Alexander, siehe Napoleon, siehe die KPDSU, siehe 100 andere Kollektive, die bis zum Untergang unbelehrbar geblieben sind. Sie haben recht. Auch dort, wo die Kräfte zur völligen Selbstzerstörung nicht ausreichen, scheint Augen zu und durch zu den bevorzugten Maximen einer jeden politischen Klasse zu gehören. Sie wird, um ihre Fehler nicht einzugestehen, so lange an ihren fixen Ideen festhalten, bis das Desaster komplett ist. Dann geht es beim Rückzug nicht ohne hohe Kosten ab. Denken Sie an eine kriegführende Armee vor der Niederlage oder an eine politische Provokation. Wer so etwas angezettelt hat, dem geht es nicht mehr darum, die Verluste zu minimieren. Er wird eher so lange weitermachen, bis alles in Scherben fällt, wie es in einem einschlägigen Marschlied heißt. So glaubt er das, was ihm am teuersten ist, retten zu können, das Prestige, das er mit seiner Ehre verwechselt. Sie übertreiben schon wieder, Herr Z. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Hierzulande geht es doch inzwischen ganz zivil zu. Sicher. Und deshalb kann man bei uns auch im tiefsten Frieden, ohne dass Blut fließt, die Wirtschaft ganzer Länder ebenso an die Wand fahren wie eine dilettantisch eingeführte Währung. Und wenn Sie das gleiche Vorgehen im Kleinen studieren wollen, denken Sie nur an eine beliebige Landesbank oder an eine Drogeriekette. Karl von Clausewitz. Wer ist denn das schon wieder? Den kennen Sie nicht? Das ist der Klassiker des strategischen Denkens. Der hat diesen Mechanismus schon vor 200 Jahren beschrieben und erklärt, dass der Rückzug die schwierigste aller Operationen sei. Niemand scheint auf ihn gehört zu haben. Schade, dass eine solche Einsicht offenbar nur Einzelnen, niemals aber der menschlichen Gesellschaft vergönnt ist. Damit war Herr Z. wieder einmal zu weit gegangen. Und was ist mit der Schwarmintelligenz? Davon haben Sie offenbar nie etwas gehört. Bloße Utopie. Reine Schwärmerei. Mit der Demokratie haben Sie wohl nichts am Hut. Max Stirner, der Einzige und sein Eigentum. Kennt wieder kein Mensch. Welches Eigentum? Das muss ich mir nicht anhören. Wenn Sie die Einsicht des Einzelnen loben, dann meinen Sie offenbar die Alleinherrscher oder die Amokläufer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne mich im Nahen Osten aus. Gut, ich gebe zu, dass ich mich einer Übertreibung schuldig gemacht habe. Nicht zum ersten Mal. Das kommt davon, wenn man einen Gedanken zu Ende denkt. Auch in diesen Fehler verfällt der Einzelne eher als das Kollektiv. Und schon landet er in einer Sackgasse. Ich gebe mich für diesmal geschlagen. Damit war der Frieden, wenn auch nur vorläufig, wiederhergestellt. 11. Auftritt, wie Herr Z. von der Spekulation auf den Spiegel und vom Spiegel auf Sokrates zu sprechen kam. Was sagen Sie dazu, Herr Z., dass inzwischen selbst die Kapitalisten dauernd von der Krise des Kapitalismus sprechen? Wissen Sie, was mich an diesen Reden stört? Das ist der Singular. Glaubt jemand, die Verhältnisse, die in Schweden und im Kongo, in Grönland und im Iran herrschen, ließen sich über einen Kamm scheren? Das ökonomische System, das damit gemeint ist, kann offenbar mit fast jedem politischen Regime leben, mit der Militärdiktatur, dem Nationalsozialismus, der Mafiaherrschaft, der kommunistischen Einheitspartei, der Apartheid, dem jüdischen und dem islamischen Staat, ebenso wie mit der parlamentarischen Demokratie. Was der Singular unter den Tisch fallen lässt, ist die proteische Verwandlungsfähigkeit dieser Wirtschaftsform. Das ist ja gerade das Schlimme. Das ist es aber auch, warum der Kapitalismus die Krisen überlebt, die er selber erzeugt. Sie tun so, als wäre niemand für die Krisen haftbar zu machen? Wen meinen Sie? Die Banken? Die großen Konzerne? Die Spekulanten? Die ganz besonders. Aber was hat es mit diesen Bösewichtern auf sich? Wo stammen sie her? Und welche Masken tragen sie? Ich habe mich erkundigt, was das Spekulieren ursprünglich bedeutet hat. So nannten nämlich die Mystiker des Mittelalters das bis zur Verzückung sich steigernde Versenken in religiöse Betrachtung. Das Wort kommt vom lateinischen specere her. Spectari bedeutet nichts anderes als ins Auge fassen, sich nach etwas umsehen. Das ist doch nichts weiter als Wortklauberei. Von Verzückung kann an der Wall Street kaum die Rede sein. Aber Sie wissen doch, dass es zwischen der Theologie und dem Kapital mehr als eine Schnittstelle gibt. Warum gibt es Gläubiger und Schuldner? Warum spricht die Notenbank von der Geldschöpfung? Und woher kommt der Kredit? Das hat alles ganz heiligmäßig angefangen, bis es mit einem semantischen Salto auf den Kopf gestellt wurde. Schon Luther war das Spekulieren verdächtig, weil davon in der Bibel nicht die Rede war. Bald verstand man darunter nur noch ein müßiges, windiges Spintisieren. Und schließlich waren die Kaufleute an der Reihe, die auf dem Sprung waren, Risiken einzugehen und ihre Erfolgsaussichten berechnen wollten. Statt auf die Sache selbst einzugehen, klammern Sie sich an die Geschichte der Wörter. Sie machen sich lustig über uns. Und Sie lachen mich aus. Doch ich bleibe dabei, dass die Wörter mehr sagen als die Politiker und die Journalisten, die sie im Mund führen. Man liest ein Wochenblatt oder kämmt sich im Badezimmer. Aber wer weiß schon, dass das Wort Spiegel aus der Antike kommt? Ein Spekulum zeigt immer nur das, was der Fall ist. Und genau dasselbe tut die Spekulation. Sie hält der Realität den Spiegel vor. Kein Wunder, dass sie mit ihren Ratings wenig Beifall findet. Das sagt sich leicht. Aber was genau wäre dann unter Realität zu verstehen? Oh, eine sokratische Frage. Auf diese Weise hat der berühmte Alte in Athen seine Lieblingspartner ins Schwitzen gebracht. Ein Weiser war er wohl. Vor allem aber ein ausgefuchster Trickster, vor dem man sich hüten musste. Sage mir doch, mein Guter, warum die Menschen Menschen heißen. Weißt du es zu sagen? Was sollte sein armer Gesprächspartner, ein gewisser Hermogenes, darauf antworten? Woher sollte ich das wissen? Und wenn ich auch imstande wäre, es zu wissen, so überließ ich es lieber dir, denn du wirst die Antwort leichter finden als ich. Natürlich ließ der Alte nicht locker, sondern trieb sein Gegenüber so lange in die Enge, bis der Arme sich nicht mehr wehren konnte. Er hätte natürlich auch antworten können, verehrter Meister, warum stellst du dich dümmer, als du bist? Du weißt doch so gut wie ich, was das Wort Mensch auf Griechisch bedeutet. Alle wissen das. Wenn wir jedes Wort definieren wollten, bevor wir es in den Mund nehmen, kämen wir nie vom Fleck. Aber dazu war der junge Mann wohl zu höflich. Wissen Sie, woran mich das erinnert? An eine Talkshow. Sokrates war vermutlich der bekannteste Talkmaster von Athen. Und seine Unterhaltungen gaben sich zwar den Anschein des Privaten, aber in den maßgebenden Kreisen sprachen sie sich bald herum. Eines muss man ihm allerdings lassen. Sokrates verlangte nicht, wie die anderen Sophisten, für einen Auftritt 50 Drachmen. Das kann man auch zu Ihren Gunsten sagen, Herr Z. Allerdings nehmen auch Sie uns, ganz wie der athenische Trickster, in die Zange, bis wir nicht mehr aus- und einwissen. Nur, dass ich Sie nicht mit Definitionen behellige. Definitionen sind unfruchtbar. Damit war wenigstens für den Moment, die Ruhe wiederhergestellt. 12. Auftritt, was Herr Z. und seine Zuhörer über Hüte zu singen und zu sagen hatten. An einem dieser tropischen Nachmittage im Altweibersommer lehnte Herr Z. sich auf seiner Bank zurück, schloss die Augen und murmelte, er sei zu müde, um sich mit uns zu unterhalten. Es genüge ihm, die Zeit totzuschlagen. Vielleicht könne jemand anders das Wort ergreifen und zur Abwechslung über etwas möglichst Banales sprechen. Also gut, wie Sie wollen. Ich finde den Bowler, den Sie immer tragen, unmöglich. So etwas habe ich zuletzt in der Londoner City gesehen, aber das ist nun auch schon wieder 10 Jahre her. Immerhin hatte Beckett eine Vorliebe für solche Kopfbedeckungen. Ist das der, der immer auf den lieben Gott wartet? Woher denn? Du meinst das Theaterstück, das wir der Klasse vor 2 Jahren gespielt haben. Ich hatte die Hauptrolle. Der erste Satz war, nichts zu machen. Also was mich betrifft, diesen Hut habe ich schon lange. Damals ging ich noch auf Reisen, wenn mir nichts Besseres einfiel. Meine Melone fand ich in La Paz. Die Frauen der Indios tragen so etwas seit Menschengedenken. Niemand weiß warum. Mein Großvater hatte einen Chapeau-Clac im Schrank. Und wissen Sie, was er mir beibrachte? Ein endloses Chanson, von dem ich nur die ersten paar Zeilen weiß. Schön ist ein Zylinderhut, jupp heidi, jupp heida, wenn man ihn besitzen tut, jupp heidi heida. Doch von ganz besonderer Güte sind stets 2 Zylinderhüte, jupp heidi und jupp heida, jupp heidi, jupp heida. Jeder hatte etwas beizutragen. Jupp heidi, der eine ärgerte sich über die monströsen Helme, zu denen die Behörden alle Radfahrer verdonnern wollen. Der nächste wünschte sich mehr Turbane. Der dritte trat für die Renaissance der Baskenmütze ein. Und der einzige Kunsthistoriker brach eine Lanze für die Toque, die Beigneuse und den Sombrero, schreckte aber vor dem Dreispitz, dem Stahlhelm und der Burka zurück. Herr Z. blinzelte schläfrig in die Sonne und murmelte nur, nicht über alles, was wichtig ist, braucht man sich aufzuregen. Das meiste kann man auf sich beruhen lassen, besonders bei dieser Hitze. Zehnter Auftritt, wovon Herr Z. nichts verstand und was er seinen Zuhörern verschwieg. Heute schlage ich vor, dass wir uns über den Odem unterhalten, den Hauch, den Atem. Ich möchte den Chemikern nicht zu nahe treten, aber im Grunde bin ich mit den traditionellen 4 Elementen ganz zufrieden. Ich käme gut und gern mit Feuer, Wasser, Luft und Erde aus. Auf die paar Dutzend Transurane, die ehrgeizige Forscher bisher entdeckt oder erfunden haben, könnte ich verzichten. Ach was, die Luft ist doch gar kein Element, sondern ein Gasgemisch, das wir holen, um das wir ringen oder nachdem wir schnappen. Ganz egal, ob sie frisch, gut oder schlecht, dünn oder dick ist. Wie fantastisch dieses Gemisch austariert ist. Genau an unsere Lungen angepasst. Glauben Sie wirklich? Ich glaube, wir haben einen Zoologen unter uns. Was sagt er dazu? Damit verhält es sich genau umgekehrt. Denn wir sind es, die sich an die Luft angepasst haben. Das nennt man Evolution. Übrigens kommen die meisten Lebewesen ganz ohne Luft aus. Dieses Element ist auf der Erde erst seit 350 Millionen Jahren vorhanden. Alle, die vorher da waren, zum Beispiel allerhand Bakterien, schlugen und schlagen sich bis heute mit Eisen, Schwefel, Arsen, Stickstoff, Methan und anderen Stoffen durch. Mit dem Sauerstoff können sie nichts anfangen. Er ist geradezu Gift für sie. Die übrigen Erdbewohner mussten sich erst mühsam an das neuartige Gasgemisch gewöhnen. Tiere wie die Insekten, die Spinnen und die Fische kamen auf die Idee, durch kleine Öffnungen oder durch Kiemen zu atmen. Das war eine ziemlich einfache Lösung. Jetzt wird der Z sicher wieder auf den alten Brem zurückkommen. Nein, von Spinnen und Fischen verstehe ich nichts. Lassen wir lieber unseren Fachmann zu Wort kommen. Reptilien, Amphibien, Vögel und Säugetiere haben sich genau wie wir auf ein höchst komplexes und aufwendiges Organ kapriziert. Damit es uns nicht den Atem verschlägt, brauchen wir Lungen. Und das heißt Schnupftücher, Penicillin, Röntgenbilder, Sanatorien und so weiter. Dem hatte Z nichts entgegenzusetzen. Er zündete sich schweigend einen Zigarillo an. Daraufhin fingen mehrere der Anwesenden an zu husten und ein paar andere machten sich aus dem Staub. Einer seiner treuesten Zuhörer, es war ein knochiger Soziologe, der sich gern zu Wort meldete, nahm die Gelegenheit wahr, einen Verdacht zu äußern. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur Sie, Herr Z., sondern wir alle die ganze Zeit über nicht nur beobachtet, sondern überwacht werden. Wie kommen Sie denn auf so eine Idee? Unter uns gibt es Leute, die sich dauernd Notizen machen. Das ist doch sehr schmeichelhaft. Außerdem hat sich einer der Anwesenden, und zwar der Mann im Staubmantel, der da hinten steht, bei mir nach ihren Absichten und ihren Lebensumständen erkundigt. Wir werden offenbar bespitzelt. Ich kann nur hoffen, dass Sie sich nicht von dem Verfolgungswahn anstecken lassen, von dem die Sicherheitsbehörden ebenso besessen sind wie Ihre Opfer. Glauben Sie im Ernst, wir wären wichtig genug, um einen solchen Aufwand zu rechtfertigen? Wer hier Geheimnisse suchen wollte, wäre noch dümmer als der dümmste Geheimdienst. Sie meinen wohl, Sie hätten nichts zu verbergen? Das ist eine beliebte Ausrede für diejenigen, die dem Treiben dieser Dienste tatenlos zusehen. Während Sie den unauffälligen Herrn im Staubmantel verdächtigen, wissen Sie nicht, dass die Zeit der Schlapphüte längst vorbei ist? Man hat sie durch Algorithmen ersetzt, die ebenso borniert und lächerlich sind. Man spioniert uns aus. Man strebt die totale Kontrolle an. Das stört Sie nicht? Die totale Kontrolle blamiert sich immer selbst. Kein Geheimdienst hat den Untergang der Sowjetunion oder die sogenannte Arabellion kommen sehen. NSA, CIA, BND und so weiter. Das sind alles nur Abkürzungen, die in riesigen Bunkern sitzen. Ich sehe keinen Grund, mich vor ihnen zu fürchten. Sie werden früher oder später unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Auch der Tyrannosaurus Rex ist heute nur noch im Naturkundemuseum oder im Horrorfilm zu besichtigen. Sie sind selbstzufrieden. Im Gegenteil. Ich bin mürrisch. Erst nachdem sich Herr Z. verabschiedet hatte, äußerte sich ein Student abfällig über seine Geheimniskrämerei. Man weiß fast gar nichts über ihn. Er hat uns nicht einmal seinen Vornamen verraten. Immer hieß es nur, ist Herr Z. schon da? Und wo bleibt er denn? Was treibt dieser Mann den ganzen Tag? Hat er keine Familie? Vielleicht hat er allerhand zu verbergen. Seien wir froh, dass er uns nicht mit seinem Privatleben behelligt. Und dass er von dem schweigt, was uns nichts angeht. Aber letzten Endes ist Ihr Herr Z. doch nur ein schwatzhafter alter Herr. Ich sehe nicht ein, warum ich mich von ihm einschüchtern lassen sollte. Aber es gefällt ihm doch, wenn man ihm widerspricht. Wenn er seine Gedanken unbedingt loswerden will, warum schreibt er dann nicht ein Buch? Seit wann muss ein Philosoph drucken lassen, was er denkt? Sie haben doch studiert. Also wissen Sie, dass wir Heraklit und Zenon, diese alten Griechen, nur vom Hörensagen kennen, weil Sie lieber gesprochen, als aufgeschrieben haben, was Sie dachten. Nichts gegen Herrn Z., dem ich gerne zuhöre. Aber Ihre Vergleiche hinken. Mir kommt er eher wie ein Rentner vor, der sich langweilt. Und deshalb unterhält er sich so gern mit uns im Park. Vierzehnter Auftritt: Was Herrn Z. über die diversen Geschlechter einfiel. Was ist ein Loch? Das war eine von diesen ebenso naiven wie tückischen Fragen, mit denen Z. gerne aufwartete. Die meisten Oberflächen sind uneben. Wo man hinschaut, gibt es Beulen, Senken, Spitzen und so fort. Aber genügt eine Delle, eine Vertiefung, damit man von einem Loch sprechen kann? Wie ist das mit der Haut und ihren Poren? Sind wir alle löchrig? Unsinn. Herr Z. will uns nur aufs Glatteis führen. Ich brauche nur meinen alten Turnschuh auszuziehen. Hier, wollen Sie bestreiten, dass diese Sohle ein Loch hat? Genauso habe ich auch immer gedacht. Bis mir ein Topologe erklärte, das Loch sei überhaupt keine Eigenschaft der Fläche, sondern des Raumes, der sie umgibt. Wenn jemand beispielsweise auf einem Rettungsring oder auf einer Brezel zu Hause wäre, käme er nie auf die Idee, dass seine Welt ein Loch hätte. Deshalb haben die Mathematiker alle Objekte in Klassen eingeteilt, je nachdem, wie viele Löcher sie aufweisen. Und diese Klassen nennen sie Geschlechter. Ich war verblüfft, als ich das hörte. Ein Hosenknopf mit 3 Löchern hat demzufolge das Geschlecht 3 und eine Kugel 0. Wenn Sie dagegen Ihren eigenen Körper als eine Röhre betrachten, Lichtenberg soll dies vorgeschlagen haben, dann gehörte er nach dieser Logik zur ersten Klasse. Glauben Sie das im Ernst? Eine solche Beschreibung ist gewiss gewöhnungsbedürftig. Aber dass sie scharfsinnig ist, können Sie nicht bestreiten. Und wozu soll das gut sein? Auch wenn ich von Kosmologie keine Ahnung habe, wüsste ich doch gern, ob das Universum porös ist. Oder ob es echte Löcher hat. Sie brauchen nur den Fernseher einzuschalten und schon erzählt man ihnen von schwarzen Löchern. Mein Topologe sagt, wenn die Welt mehr als die üblichen 4 Dimensionen hätte, würden wir das gar nicht bemerken. Er ist es gewohnt, mit 5 bis 11 Dimensionen umzugehen. Und dort wimmelt es von Wurmlöchern, Mannigfaltigkeiten und Geschlechtern. Wahnsinn! Unter Geschlechtern habe ich immer etwas anderes verstanden. Ich auch. Davon will Herr Z. offenbar nichts hören. Von allem Möglichen redet er. Nur nicht von der Sexualität. Wir möchten endlich Ihre Ansichten zu diesem Thema hören. Dazu kann ich mich nicht durchringen. Denn ich weiß darüber ebenso wenig wie Sie. Da müssen Sie sich schon eher an eine Briefkastentante halten. Oder Sie schließen sich einer der zahllosen Selbsthilfegruppen im Internet an. Vielleicht sind Sie nur zu prüde, um dem jungen Paar zu antworten. Am Ende werfen Sie mir vielleicht noch Keuschheit vor? Eine Perversion, mit der heutzutage nicht zu spaßen ist? Alles nur Ausreden. Nun gut, wenn jemand von Ihnen darauf besteht... Ja. Also gut. Zuerst möchte ich den Einfallsreichtum des Schöpfers oder wahlweise der Evolution loben. Die Idee, gleich mehrere Geschlechter zu erfinden, ist ziemlich fantastisch. Es muss mehr dahinter stecken als die Notwendigkeit der Fortpflanzung. Wenn es bei dem schlichten Verfahren der Viren und der Amöben geblieben wäre, einmal halbieren und fertig, dann gäbe es keine Familien, keine Ehen, keine gefährlichen Liebschaften und keine Singles. Die Standesämter, Scheidungsanwälte und Paartherapeuten wären brotlos. Das ließe sich noch verschmerzen. Aber für die Literatur, den Film und das Fernsehen sähe es schlecht aus ohne Adam und Eva, Tristan und Isolde, Romeo und Julia und all die anderen Hauptdarsteller. Auch wenn es durch diesen Trick der Natur zu unliebsamen Komplikationen kommen kann, wer möchte schon auf ihn verzichten? Ich glaube kaum, dass dem jungen Paar mit dieser kühlen Antwort gedient ist. Sie glauben doch nicht, dass ich Sie entmutigen möchte? Das liegt mir fern. Wir wissen alle, dass die Resignation in der Natur nicht vorkommt. Es wird Ihnen nicht an Leuten fehlen, die Sie ermutigen. Eine Hochzeit ist doch etwas Schönes. Und die Monogamie ist eine bemerkenswerte Erfindung, die jeder Wahrscheinlichkeit Ton spricht. Viel interessanter und rätselhafter als der Ehebruch, mit dem Sie schon viel zu viele Romane beschäftigt haben. Andere dagegen werden Ihnen die Scheidungsstatistik vorhalten und zu komplizierten Eheverträgen raten. Ich denke nicht daran, Sie mit so etwas zu behelligen. Sie wissen also auch keinen Rat? Doch. Machen Sie einfach, wozu Sie Lust haben. Und lassen Sie mich in Ruhe. Murrend zerstreuten sich die Teilnehmer an dieser Unterhaltung und gingen nach Hause. Fünfzehnter Auftritt, wie Herr Z. die Lust verlor. Am anderen Tag wurde Z. gefragt, ob er heute besser aufgelegt sei. Er nieste, schneuzte sich, betrachtete sein Taschentuch und sagte nein. Daraufhin verließen uns manche, die bis dahin ausgeharrt hatten. Wir aber ließen uns nicht entmutigen. Was ist los? So launisch kannten wir sie bisher gar nicht. Es ist lange her, dass ich auf Reisen ging. Einmal war ich in Lissabon. Die Straßen waren menschenleer. Es muss um die Mittagszeit gewesen sein. Ich trage nie eine Uhr. In diesem Sinn bin ich ein Parasit. Ich sah mich nach einem Kirchturm um, nach einer dieser altmodischen Wettersäulen, die neben dem Luftdruck auch die Temperatur und die Zeit anzeigen. Doch in ganz Lissabon waren die Uhren stehen geblieben. Die eine stand auf 5 Uhr, die nächste auf 8:30. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie aufzuziehen. So wie damals ist mir heute zumute. Wie traurig. Das ist ein Zustand, den wir alle kennen. außer den Befindlichkeitsmedizinern, die ihn Depression nennen. Ein Freund von mir, der darunter zu leiden hat, kam neulich auf die Haut zu sprechen. Sie wird immer dünner, sagte er. Was tut man nicht alles, um sie zu straffen, zu glätten, zu schminken? Meinen Sie mich? Aber ich bitte Sie, gnädige Frau, ein wenig Botox, ein kleines Lifting, wenn es nur das wäre. Nein, mein Freund fasst viel größere Phänomene ins Auge. Dass alles so flüchtig, so oberflächlich geworden ist, darüber hat die Kulturkritik schon immer gejammert. Vielleicht missfällt Ihrem Freund aber auch nur, dass seine Haut altert. Mag sein. Aber könnte es nicht sein, dass er in seinem Kummer etwas bemerkt hat, was Ihnen entgangen ist? Man sollte die Einsichten der Betrübten nicht geringschätzen. Auch wenn man selber so gut aufgelegt ist wie Sie, mein Lieber. Und was ist mit Ihnen? Warum hängen Sie so müden Gedanken nach? Wenn Sie mich fragen, kommt das daher, dass Sie zu wenig gehen. Im Gegenteil. Ich treibe mich nachmittags hier herum, statt zu Hause zu bleiben. Unser ganzes Unglück kommt doch nur daher, dass wir nicht ruhig in unserem Zimmer bleiben können. Das ist eine Parole für Stubenhocker. Das sagt Pascal. Wer ist denn das schon wieder? Den kennen Sie nicht? Ein alter Franzose. Wer es glaubt? Das reicht mir. Gehen wir weiter. Die Protestierenden ließen sich das nicht zweimal sagen und verließen uns. Erst nach einer halben Stunde kam einer von ihnen wieder und brachte Herrn Z. eine Flasche Mineralwasser mit, in der Hoffnung, ihn zu erfrischen. Der nahm einen Schluck und fuhr fort mit seinen Betrachtungen. Eigensinn, Nachsicht und Melancholie, das sind liebe alte Gewohnheiten. Selten genug stolpert man über sie. Dann rafft man sich wieder auf, ist erleichtert und überlässt sich von Neuem dem ewigen Auf und Ab, von dem Montaigne in seinem Auftritt über die Reue spricht. Wieder so ein alter Franzose. Alle Dinge, heißt es bei ihm, schaukelten ohne Unterlass. Die Erde, die Felsen des Kaukasus, die ägyptischen Pyramiden. Sogar die Beständigkeit sei nichts weiter als ein zauderndes Schwanken. Ehrlich gesagt, Herr Z., Ihre buddhistische Gemütsruhe geht mir ebenso auf die Nerven wie Ihr Pessimismus. Entscheiden Sie sich für das eine oder für das andere. Ich für meinen Teil sehe darin einen Widerspruch. Dass Sie meine Ruhe stören wollen, ist verdienstvoll. Unterbrechen Sie mich nur, wenn ich zu lange rede. Ich finde es schade, dass die meisten Menschen einfach nicht aufhören können. Ganz egal, ob es um die Vergrößerung eines Imperiums oder um einen gewöhnlichen Ehekrach geht. Aber da hatte Herr Z. nicht mit einem alten Herrn gerechnet, der im Rollstuhl saß und rief... Dann lassen Sie es doch selber bleiben. Aber gern. Übrigens hört das meiste ganz von alleine auf, wenn man nur abwartet. Dafür sorgt die Natur, indem sie uns früher oder später umbringt. Sehen Sie mich an. Ich kann bloß nicht einsehen, warum wir ihr dabei zur Hilfe kommen sollten. Guter Freund, es ist löblich, dass Sie den Selbstmord missbilligen. Aber solange wir noch nicht ganz am Ende sind... Was wollen Sie damit sagen? Ich bin 16 und habe für Ihre Schwarzmalerei nichts übrig. Umso besser für Sie. Machen Sie sich nichts aus den dunklen Wolken, die dort über den Hochhäusern im Westen aufziehen. Ein sonniges Gemüt kann es mit jedem Wetter aufnehmen. Nur mir wird es allmählich zu kühl hier. Erlauben Sie, dass ich dem Rat meines französischen Mentors folge und mich in meinem Zimmer verschanze. Sechzehnter Auftritt, wie Herr Z. anfing zu schimpfen, wie er es sich mit seinen Zuhörern verdarb und wie er verschwunden ist. Obwohl er den Gleichmut nicht genug loben konnte, war es mit seiner Gelassenheit nicht weit her. Oft genug fing er an, über irgendwelche Dinge oder Personen herzuziehen. Manche unter uns hatten den Eindruck, dass er allzu empfindlich war. Wenn irgendein Amt mich dazu zwingt, eine Müllsammlung von Belegen aufzuhäufen und vorzulegen, ergreift mich ein physischer Ekel. Bei weitem lieber griffe ich in einen Spucknapf oder in eine Kloschüssel. An den Steuerbehörden beklage ich nicht so sehr die unersättliche Gier, mit der sie mich heimsuchen. Mein Brechreiz rührt vielmehr davon her, dass sie die Tributpflichtigen fortwährend demütigen. Das Finanzamt ist die bürokratische Nemesis, die sich an den wenigen Tröstungen rächt, die uns geblieben sind. Sie loben doch sonst immer zu, die Stoiker. Warum schimpfen Sie dann über irgendwelche Bürokraten? Sie sollten sich nicht über jeden Dreck aufregen. Das ist wohl gesprochen, mein Herr. Gewiss, Zorn, Wut und Empörung sind kostbare Ressourcen, die es zu schonen gilt. Zwar geht die Wut rasch vorbei, sie verbraucht jedoch viel Energie. Auch der Zorn ist nicht unbegrenzt haltbar. Die Empörung hingegen wirkt langfristig. Man darf sie nur nicht auf unbedeutende Anlässe verschwenden. Na also. Nur mit dem Ärger verhält es sich anders. Er steht im Alltag immer in ausreichender Menge zur Verfügung und verfliegt rasch. Die kleinen Ausfälle, die er verursacht, haben ihr Gutes, denn sie erleichtern das Gemüt. Und deshalb schimpfen Sie? Ja, gewiss. Nur die landläufigen Beschimpfungen langweilen mich. So? Ich finde sie einfallslos. Den meisten Polemiken fehlt es an Durchschlagskraft. Da lobe ich mir die Meister, die genügend Fantasie aufbringen, um ihren Gegner wirklich zu treffen. Karl Marx nannte seinen Widersacher Bakunin einen Mohammed ohne Koran. Das zeugt nicht nur von Abneigung, sondern vor allem von Klarsicht. Übertroffen hat ihn darin nur der begnadete Griesgram Schopenhauer. Wissen Sie, wie er sich über den Philosophen Fichte geäußert hat? Dieser Fichte hat Sachen gesagt, die mir den Wunsch auspressten, ihm eine Pistole auf die Brust setzen zu dürfen und dann zu sagen, sterben musst du jetzt ohne Gnade. Aber um deiner armen Seele willen sage, ob du dir bei dem Gallimathias etwas Deutliches gedacht oder uns bloß zum Narren gehalten hast. Bevor jemand den armen Fichte in Schutz nehmen konnte, wechselte Herr Z. kurzerhand das Thema. Er fing an, sich über das mitteleuropäische Wetter zu beschweren. Von wegen gemäßigte Zone. Bald wird wieder die Zeit kommen, wo man sich hierzulande vermummen muss, sobald man das Haus verlässt. Ohne Mantel, Schal, Handschuhe und festes Schuhzeug landet man im Handumdrehen im Krankenhaus. Außerdem wird es von Tag zu Tag dunkler. Er hatte recht. Die feuchte Kälte und der Bodennebel, der über den Wiesen lag, waren vielen von uns aufs Gemüt geschlagen. In diesem Augenblick tauchten zwei in Norwegerpullover gehüllte Damen mit Pferdeschwanzfrisuren auf, die an langen Leinen eine bunt gemischte Meute hinter sich herzerrten. Das ist ja die reinste Menagerie. Diese beiden Damen kommen mir bekannt vor. Ihr Job ist es, Haustiere auszuführen, weil die Besitzer so beschäftigt sind, dass sie keine Zeit haben, um ihren Kötern Auslauf zu verschaffen. Wieder einer dieser überflüssigen Berufe, mit denen überflüssige Menschen sich ihr Geld verdienen müssen. Woher wissen Sie eigentlich, dass das Hunde sind? Der eine sieht aus wie ein Sitzkissen, der nächste wie ein Kalb, der dritte wie eine Perücke. Ohne eine DNA-Probe käme man nie auf die Idee, dass diese Viecher ein und derselben Spezies angehören. Als Zoologe kann ich nur sagen, das sind alles Zuchterfolge. Was Sie ein Sitzkissen nennen, ist ein Pekinese und Sie liegen falsch, wenn Sie einen Bologneser mit einer Perücke verwechseln. Nicht nur haben Sie keine Ahnung, Sie mögen einfach keine Hunde. Das hässlichste Geräusch, das in der Natur vorkommt, ist das ewige Gekläff dieser Bestien. Sie beißen, sie sabbern, sie haaren. Und dann dieser Geruch. An all diesen grotesken Deformationen sind natürlich die sogenannten Herrchen und Frauchen schuld. Einem Wolf möchte man zwar nicht gern im Dunkeln begegnen, aber er ist wenigstens kein maßgeschneiderter Liebesersatz. Mama, warum schimpft der Mann auf Hunde? Das muss ich mir nicht länger anhören. Komm, wir gehen. An die wenigen gewandt, die bis dahin ausgeharrt hatten, sagte Zed. Liebe Freunde, es ist Winter geworden. In der nächsten Zeit werde ich nicht mehr hier vorbeikommen. Es wird mir schwer fallen, Ihre Gesellschaft zu entbehren, während Sie, wie ich hoffe, leichten Herzens ohne mich auskommen können. Wieso denn? Bitte bleiben Sie. Jetzt ist er auch noch beleidigt. Ich weiß, eure Höflichkeit zu schätzen, sagte er, nahm seinen Hut und ging seiner Wege. Wir haben ihn nie wiedergesehen. Wie denkst du heute über ihn? War unser Herr Z. hochmütig oder war er schüchtern? So intelligent, wie wir glaubten, war er vielleicht gar nicht. Diese Donnersätze, mit denen er um sich warf. Zum Beispiel? Zum Beispiel, das Ganze gibt es nicht. Hat er das tatsächlich behauptet? Doch. Bist du sicher? Das weiß ich genau. Ich schlage dir einen Handel vor. Jeder von uns beiden soll aufschreiben dürfen, was er will. Das hätte ihm gefallen. Einverstanden. Nur du wolltest dich mit seinem Abschied nicht abfinden. So sang- und klanglos wollte ich ihn nicht gehen lassen. Deshalb habe ich ein paar Nachforschungen angestellt, die, wie zu erwarten war, ergebnislos blieben. Ja. Von einem Mann namens Z hat weder das Einwohnermeldeamt noch die Passbehörde jemals gehört. Herr Z. Hörspiel von Hans Magnus Enzensberger. Es sprachen Herr Z., Udo Samel. Erster Zeuge Felix von Manteuffel. Zweiter Zeuge Peter Fricke. Sowie Christian Brost, Benjamin Christ, Johannes Erhard, Mario Fuchs, Jakob Fuhrmann, Heinrich Giskes, Nico Holonitsch, Torben Kessler, Volkert Kräft, Felix Leibelt, Heike Maybach, Sascha Nathan, Patrick Nickel, Cornelia Niemann, Ulrich Nöten, Regina Oehler, Oskar Pearson, Barbara Rohr, Daniel Rotaug, Claudia Scheffler, Renate Schröter, Heinz Sommer, Delfine Strahlka, Viktor Tremmel und viele andere. Besetzung Cordula Huth, Ton und Technik Ursula Potyra und André Buscharep, Aufnahmeleitung Christoph Müller, Regie Ulrich Lampen. Produktion Hessischer Rundfunk mit Radio Bremen 2014. Dramaturgie Ursula Ruppel.